Das Ö1 Hörspiel. Natascha Konopetzky heißt Sie herzlich willkommen. Es gibt einen echten Zusammenhang zwischen Literatur und Prostitution, meint die französische Schriftstellerin Virginie Despentes. Sich alles von der Seele schreiben, tun, was sich eigentlich nicht gehört, seine Intimität preisgeben, sich den Gefahren der Beurteilung durch Fremde aussetzen und öffentliches Ärgernis erregen. Das alles sei so ähnlich wie Nutte sein, schreibt Virginie Despentes. Sie weiß, wovon sie spricht. Die 1969 in Nancy geborene Autorin und Regisseurin war Sexarbeiterin, lange bevor sie mit ihrem Film Baisse-moi auf Deutsch Fick mich und der Romantrilogie Das Leben des Vernon Subutex große Erfolge feierte. In ihrem autobiografischen Essay King Kong Theorie erzählt sie von jenem Ereignis, das für sie am Anfang von allem stand. Mit 17 Jahren wurde Virginie Despentes vergewaltigt. Ihr Weg führte sie von der Vergewaltigung über Punkrock und Sexarbeit zum Film und zur Literatur. Sie hören heute King Kong Theorie in der Hörspielbearbeitung von Elisabeth Weilenmann, ehemals Elisabeth Putz, aus dem Französischen übersetzt von Kerstin Krollack. Elisabeth Weilenmann verwebt den Text von Virginie Despentes mit Interviewpassagen der Autorin und Ausschnitten aus dem Film King Kong. Virginie Despentes wird gerne als vulgäre, verbitterte und aggressive Skandalautorin bezeichnet. In ihrem Essay verortet sie das Skandalöse jedoch in einer heuchlerischen bürgerlichen Gesellschaft, die Gewalt gegen Frauen nicht nur deckt, sondern sogar ihnen selbst anlastet. King Kong-Theorie ist sowohl autobiografische Schrift als auch soziologische Analyse. Virginie Despentes macht klar, dass sich gesellschaftliche Machtverhältnisse ins persönliche Erleben und Fühlen einschreiben und die Aufarbeitung sexueller Gewalt behindern. Weiblichkeit bedeutet für sie Servilität, denn wer Männern gefallen will, muss alles unterdrücken, was mit Macht zu tun hat. Aber auch Männer sollten ein Interesse daran haben, dominierende Normen aufzubrechen, denn die Beschlagnahmung der Frauenkörper, die findet gleichzeitig mit der Beschlagnahmung der Männerkörper statt, schreibt Virginie Despentes. Und weiter, die Körper der Frauen gehören den Männern nur dann, wenn die Körper der Männer in Friedenszeiten der Produktion und in Kriegszeiten dem Staat gehören. In King Kong-Theorie definiert die Autorin Feminismus als ein kollektives Abenteuer und ruft zu einer Revolution auf, an der Männer und Frauen gleichermaßen teilnehmen sollten. Jetzt ist aber Schluss mit lustig. Eins. Mit diesen Worten dreht einer der Typen sich zu uns um und haut mir eine runter. In diesem Moment schockiert mich nicht so sehr der Gedanke, dass er in mich eindringen wird, als vielmehr die Vorstellung, dass sie uns umbringen werden, damit wir hinterher niemanden davon erzählen können, keine Anzeige erstatten und keine Zeugenaussage abgeben. Ich kann mich vor allem an diese Todesangst noch ganz genau erinnern. Diese plötzlich gähnende Leere. Eine halbe Ewigkeit im Nichts verschwinden. Bereits nichts mehr zu sein. Das Gefühl, dem entmenschlichten Hass der anderen ausgesetzt zu sein, ist dafür verantwortlich, dass mir diese eine Nacht unauslöschlich im Gedächtnis geblieben ist. Für mich weist die Vergewaltigung vor allem diese eine Besonderheit auf. Sie macht besessen. Ich werde immer wieder an sie erinnert. Seit 20 Jahren. Immer wenn ich glaube, jetzt kann ich endlich damit abschließen, komme ich wieder darauf zu sprechen. King Kong Theorie. Mit der Vergewaltigung nimmt alles seinen Anfang. Sie hat mich zu der Art von Schriftstellerin gemacht, die ich nun eben bin. Von Virginie Despentes. Zu einer Frau. Hörspielbearbeitung und Regie. Die nicht mehr wirklich ganz eine ist. Elisabeth Putz. Juli 1986. 2. Ich bin 17 Jahre alt. Wir sind zu zweit unterwegs. Beide im Minirock. Wir kommen gerade aus London zurück. Haben unsere gesamte Kohle für Schallplatten, Haarfärbe, Mittel- und Nietenaccessoires ausgegeben und müssen ohne einen einzigen Cent nach Hause reisen. Im Wagen sitzen drei Typen. Alles Weiße. Trinken Bier. In der Hand einen Joint. Wir reden über Renaud, den Sänger. Weil sie zu dritt sind, wollen wir erst gar nicht einsteigen. Sie geben sich echt Mühe, nett rüberzukommen. Ein paar Witze zu reißen und die Unterhaltung in Gang zu halten. Also steigen wir ein. J'en ai pas un souvenir si détaillé que ça. Ça a duré, je pense, plus de 3 heures. Doch kaum sind die Türen zu, wissen wir, dass wir Mist gebaut haben. Aber wir schreien nicht, wir steigen wieder aus. Meine Freundin und ich. Wir denken dasselbe, still in unserer Ecke. Et c'était drôle parce que. Wir denken. Ouais, parce qu'on a vachement parlé, quoi. Wir wollen nicht Paranoia schieben und überall Sexualverbrecher vermuten. Als es passiert, tun sie, als wüssten sie selbst nicht so genau, was da eigentlich gerade geschieht. Nur weil wir Miniröcke anhaben, die eine von uns grüne, die andere orangefarbene Haare hat, ficken sie uns nonstop. Tu vois bien que c'est des paumés, quoi. Et le fait de le savoir, Und die Vergewaltigung, die sich da gerade abspielt, ist also nicht wirklich eine. Ça rend le truc encore plus compliqué, quoi. Encore plus complexe, quoi. So wie alle anderen Vergewaltigungen auch niemals wirklich welche sind, schätze ich. Ich wette, dass sich seither keiner der drei Typen jemals selbst für einen Vergewaltiger gehalten hat. Denn was sie da mit uns veranstaltet haben, war etwas ganz anderes. Zu dritt mit einem Gewehr gegen zwei Mädchen, die sie zum Auftakt bis aufs Blut durchgeprügelt haben. Natürlich ist das keine Vergewaltigung. Der Beweis. Wenn uns wirklich daran gelegen wäre, nicht vergewaltigt zu werden, dann wären wir lieber gestorben oder es wäre uns gelungen, sie zu töten. Je sais pas si tous les trois vraiment, alors que il y a eu sang, il y a eu coups, il y a eu menaces, il y a eu quand même pas mal de trucs. Je sais pas si le lendemain chez eux ils sont vraiment dit que c'était un viol, quoi. Frauen, denen so etwas zustößt, reden sich die Vergewaltiger ein, haben womöglich sogar noch Spaß bei der ganzen Sache, solange sie mit dem Leben davon kommen. Es gab nur ein paar Schwierigkeiten mit so einer Schlampe, die erst selbst nicht wusste, ob sie Bock hat, dann aber leicht rumzukriegen war. Ann, may I call you Ann? 3. You wouldn't happen to be a size 4 by any chance. No. Oh God, no, you've got me all wrong. Miss Darrow, please. I'm not that type of person at all. What type of person are you? I'm someone you can trust, Ann. I'm a movie producer. Believe me, I am on the level. No funny business. Please sit down. Ich schreibe aus der Ecke der Hässlichen für die Hässlichen. 4. Die Alten, die Mannsweiber, die Frigiden, die schlecht Gefickten, die Unfickbaren, die Hysterischen, die Durchgeknallten. Kurz, für all die, die auf dem Markt für geile Puppen nichts verloren haben. Und damit der Fall klar ist, ich entschuldige mich für nichts und will hier nicht rumjammern. Ich würde mit keiner anderen Frau tauschen wollen. Denn Virginie Despentes zu sein, scheint mir eine interessante Angelegenheit. Anne, I want you to imagine a handsome explorer bound for the Far East. 5. You're filming in the Far East? Singapore. On board ship, he meets a mysterious girl. She's beautiful. She's fragile, haunted. And she can't escape the feeling that forces beyond her control are compelling her down a road from which she cannot draw back. It's as if her whole life has been a prelude to this moment. This fateful meeting that changes everything. And sure enough, against her better judgment, she falls in love. Yes. But she doesn't trust it. She's not even sure if she believes in love. J'ai pas pensé pendant longtemps. Sex. J'ai évité d'y penser pendant 3 ans, je pense. In den ersten Jahren danach vermeiden wir es, darüber zu sprechen. Après, c'est revenu d'une autre façon, et après, c'est revenu de plein d'autres façons régulièrement dans ma vie, et qui fait que j'ai repensé. Mais la première réaction que moi j'ai eue, c'est de pas vouloir y penser. 3 Jahre später wird eine mir sehr sympathische Frau in ihren eigenen 4 Wänden vergewaltigt. Von einem Typen, der ihr von der Straße bis in die Wohnung gefolgt war. Ich bin viel aufgebrachter als damals, als uns das selbst passierte. Was da meiner Bekannten zugestoßen ist, hilft mir endlich zu begreifen, dass eine Vergewaltigung eine Sache ist, die man sich im Handumdrehen einfangen kann und nie wieder los wird. Infiziert. Ich pense avec un mépris de moi-même plus qu'avec vraiment une haine du d'un système qui permet que ça arrive tout le temps et qui trouve ça parfaitement normal et qu'on n'en parle pas et qui est un système quand même établi quoi. Ich hatte mir ständig eingeredet, dass ich das ganz gut weggesteckt hätte, ein dickes Fell hätte und im Leben anderes zu tun hätte, als mich von 3 Wichsern traumatisieren zu lassen. Als mir aufgeht, dass ihre Vergewaltigung für mich symbolisch für ein Ereignis steht, nachdem nie wieder etwas so sein würde wie vorher, gestehe ich mir endlich ein, dass ich wie in einem Echo unsere eigene Geschichte noch einmal durchlebe. Eine Verletzung aus einem Krieg, der nur in finsterer Stille ausgetragen werden darf. Die wenigen Male, die ich versuche, mir dieses Monstrum von der Seele zu reden, umgehe ich das Wort Vergewaltigung. Ich wurde angegriffen, bedrängt, eingekesselt oder whatever. Solange der entscheidende Begriff nicht fällt, bleibt der Angriff unspezifisch. Et c'est sûr que, de toute façon, depuis 20 ans, c'est pas quelque chose que j'essaie de me remémorer dans le détail une fois par semaine, quoi. Sich mit Absicht umzustellen, kann sich als eine nützliche Strategie erweisen. Wenn man nämlich erst einmal seine Vergewaltigung tatsächlich als eine solche bezeichnet, gerät der gesamte Überwachungsapparat der Frauen in Bewegung. Willst du wirklich, dass das, was dir da passiert ist, in der Öffentlichkeit herumposaunt wird? Willst du, dass Gott und die Welt mit dem Finger auf dich zeigen, auf dich als eine Frau, der das passiert ist? Eine Frau, der ihre Würde etwas wert ist, hätte sich lieber umbringen lassen. Und überhaupt, wie kann es sein, dass du da lebendig wieder rausgekommen bist? Bist du nicht selbst eine Riesenschlampe? Mein Überleben an sich spricht gegen mich. Dass mir die Vorstellung, getötet zu werden, eher Angst macht als die Schwanzstöße von 3 armseligen Typen, wirkt anscheinend abscheulich. Anne, I'm telling you. 7. You're perfect. Look at you. You're the saddest girl I've ever met. You're gonna make them weep, Anne. You're gonna break their hearts. See, that's where you're wrong, Mr. Denham. I make people laugh. That's what I do. Ich schreibe aus der Ecke derer, die niemand will. 8. Der schrägen Gestalten, der Frauen mit glatt rasiertem Schädel, derer, die nicht wissen, was ihnen steht, die ständig in der Angst leben, sie würden vielleicht stinken, derer mit verfaulten Zähnen, derer, die nicht wissen, wie sie es anzustellen haben, denen die Männer es nicht leicht machen, die sich ihren roten Lippenstift zu dick auftragen, die zwanghaft alles von sich zeigen wollen, derer, die einem Angst machen. Une fille, je peux être violée. Soit j'écoute la peur et il y aura plus jamais de vie. Soit j'écoute pas la peur, quoi. 1991. 9. Ich sitze im Zug und lese die Zeitschrift Spin. Den Text einer gewissen Camille Paglia. Im Kern lautet ihre Aussage: Vergewaltigung ist ein unvermeidbares Risiko, über das jede Frau im Bilde zu sein hat. Und das einzugehen sie bereit sein muss, sofern sie ausgehen und sich frei bewegen möchte. Wenn es dir passiert, rappel dich schnellstens wieder auf und geh zum nächsten Tagesordnungspunkt über. Und wenn dir das zu sehr Angst macht, dann musst du eben daheim bei Mami bleiben und dir die Nägel lackieren. Et pour pas écouter la peur, chacun se débrouille, mais ça... Mais je pense que j'ai été angoissé sans m'en rendre compte. Der Damm ist gebrochen. Das Siegel des Schweigens in 2. endlich ein erster Anlauf, das Thema Vergewaltigung neu zu überdenken. Zum ersten Mal weiß jemand die Fähigkeit zu schätzen, einen Strich unter so etwas zu ziehen, anstatt sich selbstgefällig über die ganze Palette der Traumata auszulassen. Ein Herabspielen der Bedeutung der Vergewaltigung, der Tragweite und der Nachwirkung, ohne dass irgendetwas wieder ungeschehen gemacht wird, ohne dass die Erinnerung an all das, was wir in jener Nacht gelernt hatten, verwischt wird. Ja. Wir waren draußen in einem Raum, der nicht für uns gedacht ist. Ja. Wir liefen in Minirücken herum, allein ohne Kerl und das mitten in der Nacht. Und ja, wir waren schwach und blöd gewesen und so gar nicht in der Lage, denen einen aufs Maul zu hauen. Schwach. So wie Frauen eben lernen, schwach zu sein, sobald sie angegriffen werden. Et c'est vrai que pour moi, après j'ai fait vachement de stop, juste après ce viol, pas juste après, mais très peu de temps après. Et après j'ai pris le train sans payer, mais si on est toujours dans une situation, quand on est une fille, je trouve qu'on est quasiment tout le temps dans une situation à risque, quoi. Wir waren raus auf die Straße gegangen. Wir waren das Risiko eingegangen und hatten den Preis dafür bezahlt. Und statt uns zu schämen, dass wir es überlebt haben, lautete unser freier Entschluss, uns wieder aufzurappeln und uns, so gut es eben geht, wieder einzukriegen. Mit Paglia wird alles anders. Plötzlich geht es nicht mehr darum, alles abzustreiten oder eben verloren zu sein, sondern nur noch darum, das Beste daraus zu machen. 10. Ma'am. And Darrow. So you are ready for this voyage, Miss Darrow? Sure. Nervous? Nervous? No. Why? Should I be? It isn't every woman who would take such a risk. 11. Es gibt so eine Art Vergewaltigungsfantasie. Eben meine Sexfantasie. Wenn ich wirklich über meine Vergewaltigung reden möchte, muss ich auch diesen Punkt ansprechen. Diese Fantasie trage ich bereits seit frühester Kindheit mit mir rum. Die Vorstellung, ausgeliefert zu sein, überwältigt und zu etwas gezwungen zu werden, übte auf das kleine Mädchen, das ich damals noch war, eine morbide und aufregende Faszination aus. Mir auszumalen, vergewaltigt, mit Gewalt unter mehr oder weniger grausigen Umständen zum Geschlechtsverkehr gezwungen zu werden, das ist mir nicht out of the blue zugeflogen. Hierbei handelt es sich um sehr prägnante und präzise kulturelle Vorstellungen, durch die weibliche Sexualität dazu verdammt wird, sich stets nur an der eigenen Machtlosigkeit aufzugeilen und somit also an der Überlegenheit des anderen. Im Fall der Vergewaltigung ist das der Grund für unsere Schuldgefühle. Weil ich mir diese eine Situation immer wieder ausgemalt habe, bin ich für den erlittenen Übergriff mitverantwortlich. 12. I think this is awfully exciting. I've never been on a ship before. I've never been on one with a woman before. I guess you don't think much of women on ships, do you? No, they're a nuisance. Well, I'll try not to be. Just being around is trouble. Cut! 13. Während der gesamten Vergewaltigung hatte ich in der Jackentasche ein Klappmesser stecken, mit schwarz funkelndem Griff, tadellos funktionierendem Mechanismus und einer dünnen, aber sehr langen Klinge, geschärft und auf Hochglanz poliert. J'ai peur des gens, quoi. Pas de tout le monde, mais j'ai peur de. Je sais que les gens peuvent avoir des idées auxquelles je m'attendais pas et qui peuvent ne pas du tout me plaire, quoi. Ich ließ das Messer ganz tief unten in meiner Jackentasche stecken und verschwendete daran keinen anderen Gedanken als nur diesen einzigen. Hoffentlich kommt es ihnen nicht zwischen die Finger. Hoffentlich kommt es ihnen nicht in den Sinn, damit herumzuspielen. Auf den Gedanken, das Messer selbst zu verwenden, kam ich nicht. Sobald ich kapiert hatte, was uns blühte, war ich von ihrer Überlegenheit überzeugt. Donc après la question d'avoir peur, c'est avoir peur tout le temps, y compris et surtout chez soi, puisque la plupart des viols en France sont faits à la maison. Ich bin nicht auf mich selbst wütend. Mir nicht zugetraut zu haben, einen von ihnen umzubringen. Vielmehr bin ich auf eine Gesellschaft wütend, die mich zwar erzogen hat, mir aber niemals beigebracht hat, einen Mann zu verletzen, wenn er mich mit Gewalt zwingt, die Beine breit zu machen. Vor allem aber macht es mich rasend, dass ich mich bis heute mit Schuldgefühlen plage, weil ich nicht den Mumm besessen habe, uns mit einem kleinen Messer zu verteidigen. Einer fand am Ende die Klinge doch noch, zeigte sie den anderen und wunderte sich aufrichtig, dass ich die nicht gezückt hatte. Dann scheint es ihr ja doch gefallen zu haben. Ich spreche aus der Ecke der Frauen 14, die beim gesunden Mittelmaß stets daneben greifen. Zu aggressiv, zu laut, zu fett, zu brutal, zu widerborstig und stets ein Touch zu maskulin. So sei ich. Das wirft man mir vor. Dabei sind es eher meine männlichen Attribute, die mich davor bewahren, ein Sozialfall unter vielen zu sein. Alles, was mir in meinem Leben gefällt, alles, was mich gerettet hat, habe ich meiner Männlichkeit zu verdanken. The point is, she's horrified. She has to look away. 15. And that's when she sees it. Sees what? What? The island. Filming on an island now. When did this happen? Jack, keep your voice down. I don't want the crew getting spooked. Why would they get spooked? What's it called? All right. It has a local name, but I'm warning you, Jack, it doesn't sound good. They call it. 16. Selbst danach trempe ich wieder. Weniger aufgedonnert, nicht mehr ganz so aufgeschlossen, aber ich tue es wieder. Mais la peur, non, je peux pas dire. Je pense que je m'en suis pas rendu compte. Je pense que j'ai eu peur de plein de façons et de plein de choses, mais que je m'en suis pas très bien. Je n'ai pas été très consciente, quoi. Irgendwann bringen mich andere Punks auf die Idee, mit dem Zug zu fahren, einfach um schnell von Konzert zu kommen. Denn damals war nichts so wichtig wie zu Konzerten zu gehen. Dafür setzte man sich gerne Gefahren aus. Und um als Frau wirklich sicher zu sein, nicht vergewaltigt zu werden, müsste man von mindestens 3 schwer bewaffneten Typen begleitet werden. Also tat ich ganz einfach so, als sei ich gar keine Frau. Moi j'adore, je bois plus du tout, mais j'ai vraiment aimé boire. J'ai vraiment aimé la drogue. Et je pense que c'est une des raisons, c'est que ça annule la peur. Und selbst wenn ich danach nie wieder vergewaltigt worden bin, ging ich später noch über 100 Mal das Risiko ein. Einfach nur, weil ich mich sehr viel draußen aufhielt. 17. You're writing a stage comedy? I'm writing it for you. Why would you do that? Why would I write a play for you? Yes. Isn't it obvious? Not to me. I must have missed it. It's not about words. Punkrock 18 ist ein Versuch, festgefahrene Codes aufzubrechen. Et le rock, c'est vraiment ma culture, vraiment quoi. Bei allem in Bezug auf die Geschlechterfrage. Et la brutalité, de toute façon, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et qui est toujours un peu comme ça, extrêmement jouissif et totalement déprimant. Vielleicht hat das ganz einfach damit zu tun, dass man sich physisch von den Kriterien der klassischen Schönheit entfernt. 19. We're going to find Skull Island. Find it, film it and show it to the world. For 25 cents, you get to see the last blank space on the map. I wouldn't be so sure of that. What do you mean? 7 years ago, me and Mr. Hayes were working our passage on a Norwegian bark. We picked up a castaway. Found him in the water. He'd been drifting for days. His ship had run aground on an island way west of Sumatra. An island hidden in fog. And he spoke of a huge wall built so long ago, no one knew who'd made it. A wall 100 foot high. Strong today as it was ages ago. Why'd they build the wall? castaway. He spoke of a creature. Neither beast nor man. But something monstrous living behind that wall. Als man mich mit 15 in eine geschlossene Anstalt einliefert, 20, fragt mich der Psychiater, weshalb ich mich derart hässlich mache. Ich finde es nervig von ihm, mir so blöde Fragen zu stellen. Denn ich finde mich mit meinen knallroten Haaren, meinem schwarzen Lippenstift, meinen weißen Seidenstrümpfen und riesigen Rangers totschick. Er lässt nicht locker. Er fragt, ob ich etwa Angst davor hätte, hässlich zu sein. Aber das müsste ich doch gar nicht. Denn ich hätte ja schöne Augen. Mr. Denham, I think we should go back. I will handle this. 21. Look, chocolate. You like chocolate? It's good to eat. Huh? You want? Take it. Here, put it in your hand and take it. For God's sake, Stanton, leave the native alone. Punkerin zu sein heißt zwangsläufig, die Weiblichkeit neu zu erfinden. 22. Denn es geht darum, draußen abzuhängen, sich Geld zusammenzuschnorren, Alk zu vertragen, einen rasierten Schädel zu haben, jeden Abend völlig fertig nach Hause zu kommen, bei Konzerten wie wild herumzuspringen, bei Demos mit Strumpfmaske herumzurennen und sich mit allen zu prügeln. Il y a du plaisir et puis il y a un effroi constant tout le temps. Das ist eben Punkrock. Et donc ouais, non, le rock ça m'a. Da fühle ich mich zu Hause. Longtemps quoi, ça a été vraiment mon rapport au monde quoi. Leider dauert mein Glück nicht ewig. Stop! Stop! Turn back! Stop! Let us turn back! They've taken in! Ich bin Einzelkind und habe schon als Kind viel gelesen. 24. Sartre, Camus, Villon. Ich war still und sprach nicht viel. Und irgendwann begann ich zu schreiben. Es ist meine Art, die Dinge zu sagen. What in God's name was that? Behind the wall! Behind the wall! Als Frau bin ich eher King Kong als Kate Moss. 26. King Kong hat weder einen Schwanz, noch Eier, noch Brüste. Es ist nicht möglich, sein Geschlecht auszumachen. Er ist weder Männchen noch Weibchen. Er ist einfach nur haarig und schwarz. Zwischen King Kong und der schönen blonden Frau im Film gibt es keine einzige erotische Verführungsszene. Die Schöne und das Biest zähmen und beschützen sich. Sie pflegen einen zärtlichen Umgang miteinander. Ganz ohne Sex. Après, il y a une, dans mon cas, une 27. Une colère d'être une fille. Post-Vergewaltigungstrauma. Mais j'ai vraiment détesté mon corps par moment, en tout cas violemment. Ich hasse meinen Körper. Ich hasse es, ein Mädchen zu sein. Ich trage keine Kleider, keine Röcke. Je sais pas, j'ai pas remis de robe avant au moins 4 ans. Ich trage kurze Haare. Ich trage Hosen. Da, par contre, c'est clair. J'ai vraiment grossi à ce moment-là et j'ai pas remis de robe pendant au moins 4 ans. Ich nehme zu, ich esse, ich trinke. Wenn ich trinke, bin ich 4 Jahre alt. Kein Junge, kein Mädchen. Nur da. Parce que l'alcool, à mon avis, c'est vraiment comme avoir 4 ans. Genau deshalb liebe ich Drogen. Genau deshalb liebe ich Amphetamine, Koks, Alkohol. Donc, il y a une inconscience de son corps, de son genre. Féminin, masculin. Und genau das ist auch die einzig geduldete Einstellung bei einer Vergewaltigung. Die erlittene Gewalt gegen sich zu wenden. 20 Kilo zunehmen, sich vom Sexmarkt zurückziehen, weil man einen Makel davon getragen hat. Ganz von sich aus jeder sexuellen Regung entsagen. In Frankreich werden die Frauen, denen so etwas passiert ist, zwar nicht gleich umgebracht, aber man erwartet von ihnen, dass sie von sich aus genügend Anstand besitzen, sich als beschädigte, verseuchte Ware zu deklarieren. Ob sie nur Nutten geworden sind oder ganz einfach nur hässlich. Jedenfalls mögen sie sich doch bitte auf der Stelle aus dem Pool der heiratsfähigen Frauen zurückziehen. Denn Vergewaltigung bringt die besten Nutten hervor. Sobald jemand gewaltsam in die eingedrungen ist, bleibt ihre Verletzung förmlich spürbar. Ein Makel, den die Männer lieben. Etwas ganz Verwerfliches und Verführerisches. No! No! No! 28. 1991. 29. Ich schminke mich nicht. Mein Haarschnitt macht möglichst nichts her. Ich trage keinen Schmuck und schon gar keine Damenschuhe. Die klassischen Frauenattribute gehen mich nichts an. Ich habe anderes im Kopf. Ich arbeite in einem Supermarkt in der Abteilung für Foto-Express-Entwicklung. Ich bin 22 Jahre alt. Ich finde Arbeiten furchtbar. All die Zeit, die dabei draufgeht, macht mich depressiv. Ins Nuttengeschäft einzusteigen ist dagegen einfach. J'étais super pas féminine avant de commencer. Mais pas féminine du tout, comme je viens de le dire, quoi. Je m'étais... Auf den Gedanken bringt mich das Minitel. J'avais jamais marché sur des talons avant d'apprendre à marcher sur des talons pour faire des clients, quoi. Sämtliche Medien der modernen Kommunikation dienen in erster Linie dem Sexgeschäft. Pour l'argent, vraiment, parce que c'était génial par rapport au travail que je faisais d'habitude. Das Minitel. C'est génial de gagner autant en si peu de temps. Dieser Vorgeschmack aufs Internet et aussi par curiosité. Ermöglichte einer ganzen Generation von Frauen gelegentlich der Prostitution nachzugehen. Et je pense que c'est pour ça que moi j'ai un bon souvenir de la prostitution. Die, die für Sex bezahlen und die, die welchen verkaufen wollten, kamen leicht miteinander in Kontakt. J'ai un bon souvenir, j'ai pas un mauvais souvenir, c'est vrai. Und handelten ganz bequem die Modalitäten aus. Mais c'est parce que j'ai pu m'arrêter. Just keep walking, Mr. Hayes. Pretend he didn't see me. 30. Jimmy. Hey, I need that. I'm not giving you a gun. You were younger than me when they gave you one. I was in the army. I was trained. I had a drill sergeant. I want to help bring her back. Don't make me regret it. Zum ersten Mal gehe ich im Minirock aus. 31. Und hochhackigen Schuhen. Bis dato war ich als Frau mit meinem kurzen Haar und den schmutzigen Ton schon so gut wie unsichtbar gewesen. Und nun habe ich mich schlagartig in ein Geschöpf des Lasters verwandelt. Die Wirkung, die ich bei ganz vielen Männern erziele, kann man schon fast als hypnotisch bezeichnen. Ein Geschäft betreten, in die U-Bahn steigen, eine Straße überqueren, in einer Bar auf einen Sitzplatz zusteuern, überall diese ausgehungerten Blicke auf sich ziehen, plötzlich so überaus präsent sein. Ich bin zu einer Art Riesenspielzeug mutiert. Ich habe durchaus das Zeug zu dem Job. Man muss gar nicht eine absolut scharfe Mega-Sexbombe sein, um eine Femme verteilt zu werden. Es reicht ganz einfach aus, das Spielchen mitzuspielen. Die eigentlich etwas schüchterne, leicht dickliche und maskuline Frau hat sich plötzlich in Luft aufgelöst. Das gefällt mir anfangs außerordentlich gut, in die Haut dieser Frau zu schlüpfen, die so ganz anders ist als ich selbst. Und auch was dann kommt, ist genauso wie beim Koksen. Plötzlich ist das alles nicht mehr so steuerbar. Forward, Bruce. 32. What? You're the star of this picture. Get into character and hit toward the animals. The hell kind of place is this? Are you sure about this, Denham? Don't we have a stand-in for this type of thing? I need you in the shot or people will say they're fake. No, nobody's gonna think these are fake. Ich bringe meinen ersten Freier hinter mich. 33. Endlich. Bei ihm zu Hause. So ein Typ um die 60, der eine dunkle Zigarette nach der anderen raucht und beim Sex ohne Punkt und Komma redet. Moi dans mes rapports avec les hommes. Er lebt anscheinend allein. Alors c'est vraiment pas le moment où je les ai trouvés les plus désagréables. Und ich finde ihn erstaunlich nett. Je les ai trouvés en tant que client, la plupart d'entre eux, pas tous, mais la plupart d'entre eux, je les ai trouvés vachement plus aimables. Das hat sich auch später immer wieder bestätigt. Die Freier sind eher liebenswürdig zu mir, aufmerksam und zärtlich. Im Grunde viel mehr als im wirklichen Leben. Es sind weder Aggressivität noch Verachtung oder ihre unterschiedlichen Vorlieben, die den Umgang mit ihnen erschweren, sondern vielmehr ihre Einsamkeit, ihre Traurigkeit, ihre weiße Haut, ihre bedauerliche Schüchternheit, ihre plötzlich eingestandenen wunden Punkte, ihre Schwächen. Allein ihre Zerbrechlichkeit macht die ganze Sache so schwierig. C'est comme si tu étais vraiment une créature d'exception quoi. Même si au fond il y a du mépris, même si jamais ils s'en foutent toi, mais au moment où ça se passe, t'es vraiment génial. Donc c'est pas désagréable quoi. All diejenigen, die man verachten oder die man hassen kann, sind letztlich diejenigen, mit denen man die Nummer durchziehen und sich dabei dicht machen kann. Ein Maximum an Kohle fordern, sich ein Minimum an Zeit nehmen. Und gleich danach keinen einzigen Gedanken mehr an die ganze Sache verschwenden. Is that what took Miss Darrow? 34. There's only one creature capable of leaving a footprint that size. The abominable snowman. Yes, snowman. We did meet. It's gotta be what, 20, 25 feet? Carl saw it. Let's ask him. Was man nach 40 Stunden undankbarer Arbeit nach Hause tragen darf, 35, wird einem für weniger als 2 Stunden hinterhergeworfen. Ich denke, dass mir innerhalb von 2 Jahren gut 50 verschiedene Freier über den Weg gelaufen sind. Immer wenn ich gerade mal nicht flüssig bin, wähle ich mich ins Minitel ein. Schon 10 Minuten später habe ich mehrere Telefonnummern von Freiern beisammen, die noch für denselben Tag eintreffen wollen. Und während des gesamten ersten Jahres gefällt mir meine Arbeit ausgesprochen gut. Nach der Kohle braucht man sich als Nutte nur zu bücken. Und obendrein bietet sich mir die Gelegenheit, ganz ohne Gewissensbisse und moralische Zweifel, alles auszuprobieren, was mich beschäftigt, mich reizt, mich verwirrt oder fasziniert. What happened to Herb is no one's fault. 36. You're absolutely right, Preston. And I'll tell you something else. Herbert didn't die for nothing. He died for what he believed in, and I'm gonna honor that. He died believing there was still some mystery left in this world. And we could all have a piece of it. For the price of an admission ticket. God damn it, Preston, we're gonna finish this film for Herb. We'll finish it. And donate the proceeds to his wife and kids. Die Insel ist von Geschöpfen bevölkert, die alle weder männlich noch weiblich sind. 37. Raupen, Larven, Spinnen, Brontosaurier. King Kong ist hier Metapher für eine Sexualität in der Zeit vor der Unterscheidung der Geschlechter. King Kong ist jenseits von Männlein und Weiblein. Das Biest befindet sich an einer Nahtstelle zwischen Mensch und Tier, Erwachsenem und Kind, Gut und Böse, primitiv und zivilisiert, schwarz und weiß. Und die Insel stellt in diesem Film die Möglichkeit dar, eine polymorphe und übergewaltsame Sexualität auszuleben. Eben das, was das Kino einfangen, zur Schau stellen, entstellen und im Grunde austilgen möchte. 38. All right, we gotta get back to the ship. Engelhorn sails in 9 hours. So? We gotta find Miss Darrow. Hey, do you hear me? We're gonna be stranded here. Look, fellas, Miss Darrow was a great gal, no question. and she was a wonderful person. It's a terrible loss, and we're all gonna miss her. I always knew you were nothing like the tough guy you play on screen. I just never figured you for a coward. Hey, pal. Hey, wake up. Heroes don't look like me, not in the real world. In the real world, they got bad teeth, a bald spot, and a beer gut. I'm just an actor with a gun, who's lost his motivation. Nous les filles, 39. On n'est pas obligé d'y obéir, mais on est vraiment éduqués pour simuler, pour pas montrer quand on est dégoûté, pour pas montrer quand on n'a pas envie. Pour le mensonge, c'est vraiment quelque chose, je pense, qu'on nous apprend vachement plus. Le mensonge sur notre corps, justement. Ein Satz, den ich immer wieder von Freiern höre, wird mir für immer im Gedächtnis bleiben. Sie sagen mir in einem sanften und ein klein wenig traurigen, jedenfalls spürbar resignierten Tonfall. Wegen Typen wie mir tun Frauen wie du das, was sie tun. Ich pense que c'est quelque chose qu'on... Auf diese Art werde ich wieder auf meinen Platz des verlorenen Mädchens verwiesen. Encore plus que le viol, c'est qu'on fait semblant de trouver extraordinaire, mais en fait qui est profondément dans notre culture. In meinem Fall ist die Prostitution ein wichtiger Schritt. Eine Art Neubeginn nach der Vergewaltigung. Rendre service à l'homme. Et être payé pour ça, quoi. Schein für Schein werde ich für das entschädigt, was mir durch die Brutalität genommen worden ist. Après, c'est plus ou moins clair comme deal, mais la féminité et la masculinité, ça s'organise quand même beaucoup comme ça. Faire plaisir à l'homme et être récompensé, quoi. Das, was ich jedem Freier feilbieten kann, ist also unversehrt geblieben. Wenn ich es 10 Mal hintereinander verkaufen kann, ist es also trotz starker Beanspruchung nicht zerstörbar. Mein Geschlecht gehört niemandem außer mir. Verliert auch durch intensive Nutzung nicht an Wert. Und ist rentabel. Driscoll! 40. Don't be a fool! Give it up, it's useless! She's dead! She's not dead. Jack's gonna bring her back. And the ape will be hard on his heels. We can still come out of this thing okay. More than okay. Think about it. You got a boat full of chloroform we could put to good use. You want to trap the ape? Das Anschaffen ist durchaus mit harten Drogen vergleichbar. 41. Aber die Erleichterung ist tückisch. Die Nebenwirkungen sind beschwerlich, doch man macht weiter. Vielleicht kommen ja die anfänglichen starken Empfindungen noch einmal zurück. Genauso wie bei den Drogen. La prostitution, il me semble que c'est pas l'idée que j'en ai conçue, quoi. C'est que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup avec des gens très vieux, quoi. Und wenn man wieder aufhören möchte, sind die Schwierigkeiten ebenfalls vergleichbar. Nur noch einmal. Ein einziges Mal und gleich in der Woche darauf noch einmal. Was erst eine magische Kraft besaß, die man im Griff hatte, gerät außer Kontrolle und wird zur Bedrohung. Und schließlich ist es genau das Ertränken des eigenen Ichs, das bei der Sache so überaus anziehend wirkt. Mais encore une fois, c'est tout ça, faut vraiment pas oublier que moi c'est 2 ans et demi et stop quoi. Parce que je pense qu'au bout de 10 ans, coucher avec des vieux, le côté infirmière, on commence à en avoir marre quoi. So habe ich eine ganze Weile immer wieder aufgehört und immer wieder damit angefangen, bis ich Virginie de Pont wurde. 42. Please! No! Stop! Get out! Get out of here! Kill her! Nothing we can do! No! Get out of his sight! Run! It's too late! Throw it! Als der Mann, der sie mittlerweile liebt, die schöne Blonde retten will, 43. Zögert die Frau, ihm zu folgen. Er möchte sie zurück in die Stadt, in die übernormierte Heterosexualität bringen. Die Schöne weiß, dass sie sich bei King Kong in Sicherheit wiegen kann. Aber sie weiß auch, dass sie die beruhigende breite Innenfläche seiner Hand verlassen muss, um zu den Menschen zurückzukehren und sich dort ganz allein zurechtzufinden. 44. Gegen Ende 91 hatte ich begonnen, mir Freier zu suchen. Im April 92 schreibe ich das Buch Baisse-moi, fick mich. Man fällt von allen Seiten über mich her. Und interessiert sich nur noch für diesen einen Punkt. Das hat eine Frau, Ja, wirklich. Eine Frau hat das geschrieben. Je sais qu'en parlant du féminisme, on va me parler du fait que j'écris parce que ah, c'est parce qu'elle est moche, ah, c'est parce qu'elle est grosse, ah, c'est parce qu'elle est vieille. Von einem männlichen Autor spricht man nicht so wie von einer Frau. Donc c'est ouais, premièrement, oui, je suis grosse, je suis moche, je suis vieille et j'en ai rien, point quoi. Niemand hat es für notwendig erachtet zu schreiben, dass Rebecca schön ist. Wäre er eine Frau gewesen und seine männliche Fangemeinde dennoch nicht weniger zahlreich, hätten seine Kritiker ganz bestimmt nicht unerwähnt gelassen, dass er schön ist. Oder eben nicht. Que je suis laide, je l'ai lu 500 fois. Man wäre ungewöhnlich brutal mit ihm umgegangen, wenn er als Frau das über Sex und Liebe mit Männern gesagt hätte, was er über Sex und Liebe mit Frauen sagt. Ladies and gentlemen, 45. I'm here to tell you a very strange story. The story of our adventure, in which 17 of our party suffered horrible deaths. Their lives lost in pursuit of a savage beast, a monstrous aberration of nature. But even the meanest brute can be tamed. Yes, ladies and gentlemen, as you will see, the beast was no match for the charms of a girl. 7 von 10 Reaktionen auf mein Buch lauten 46. Sie ist Feministin, weil sie hässlich ist, weil sie dick ist, weil sie alt ist. Als erstes will ich festhalten, ja, ich bin dick. Ich bin hässlich. Ich bin alt. Ich habe dicke Beine, eine große Nase, Pickel, verfaulte Zähne. Aber das bedeutet nicht, dass ich nicht geliebt werde oder als Paar leben kann. Und man komme mir bitte nicht damit, dass sich die Dinge inzwischen so sehr weiterentwickelt hätten, dass nichts mehr so sei wie früher. Bitte nicht mir. Was ich als Schriftstellerin wegzustecken habe, ist doppelt so viel wie bei jedem Mann. Dabei richtet man sich nicht gegen mich als Einzelperson, sondern gegen mich als Frau. Ich nehme das nicht einfach so mit vornehmer Gelassenheit, Philosophie oder Pragmatismus hin. Ich nehme es hin, weil es mir auferlegt ist. Und ich nehme es ausgesprochen wütend hin. Now, ladies and gentlemen, I'm going to show you the greatest thing your eyes have ever beheld. 47. He was a king in the world he knew, but he comes to you now a captive. Ladies and gentlemen, I give you Kong, the eighth wonder of the world! Don't be alarmed. It's perfectly safe. These chains are made of chrome steel. Dann der Film zu dem Buch. 48. Baisse moi, fick mich. Dann das Verbot. Es muss also verboten werden, dass 3 Pornodarstellerinnen und eine Ex-Nutte versuchen, einen Film über eine Vergewaltigung zu drehen. Das Verbot ist überaus wichtig. Bitte bloß keinen Film über eine von mehreren Jugendlichen begangene Vergewaltigung in einem düsteren Vorort, bei der die Opfer ausnahmsweise einmal nicht flennen, während ihnen das Blut aus der Nase auf die Schultern von Männern tropft, die sie rächen werden. Please remain calm, ladies and gentlemen, for we now come to the climax of this savage ritual. 49. The sacrifice of a beautiful young girl. Behold her terror, as she is offered up to the mighty Kong! A big hand, folks, for the bravest girl I've ever met, Miss Andero. King Kong wird danach in Ketten gelegt und in New York ausgestellt. 50. Das Biest soll den Menschenmengen Angst einjagen. Doch gleichzeitig müssen die Ketten fest genug sein, um die Fleischmassen zurückzuhalten. Sex und Gewalt sind nicht dadurch unter Kontrolle zu halten, dass man sie künstlich darstellt. 51. Tu bois beaucoup et que c'est ton identité, que c'est ton truc quoi, tous tes amis, tu les perds quand t'arrêtes de boire. Tu les perds pas, mais ce qui faisait que c'était vraiment tes amis, c'est tu perds quoi. Als ich um die 30 bin und mit dem Trinken aufhöre, 52, renne ich zu Psychoanalytikern, Heilpraktikern und Magiern, die alle nicht viel miteinander gemein haben, bis auf die Tatsache, dass diese Männer immer diesen einen Punkt ansprechen. Sie sollten versuchen, sich mit ihrer Weiblichkeit zu versöhnen. Dazu fällt mir spontan jedes Mal dieselbe Antwort ein. Ja, ich habe zwar keine Kinder, aber... Und jedes Mal fällt man mir ins Wort. Dass doch von Mutterschaft gar nicht die Rede sei. Hier gehe es um Weiblichkeit. Aber was genau meinen Sie denn damit? Ich erhalte keine klare Antwort. Donc c'est vraiment une décision, t'es seul, seul, seul. T'es seul sans l'alcool et seul sans tout un ensemble de trucs qui faisaient ta vie et qui faisaient que c'était supportable, quoi. Was ist das nur? Die Weiblichkeit. Geht es vielleicht darum, weniger einschüchtern, vertrauenserweckender, offener zu sein? Nach mehreren Jahren gewissenhafter, loyaler und aufrichtiger Nachforschung bleibt mir die folgende Schlussfolgerung nicht erspart. Weiblichkeit ist nichts als Nuttengehabe, die hohe Kunst der Unterwürfigkeit. 53. King Kong befreit sich aus seinen Ketten und tobt in New York. Schließlich greifen die Männer in Uniform die Politik der Staat ein, um das Biest zu töten. Das Idealbild der weißen Frau. 55. Verführerisch, aber nicht nuttig. Gut verheiratet, aber nicht an die Wand gedrängt. Berufstätig, aber nicht übertrieben erfolgreich. Schlank, aber nicht panisch in Sachen Ernährung. Stets von undefinierbar jugendlichem Alter in ihrer Mutterrolle aufgehend, aber nicht nur noch an Babywindeln und Schulaufgaben denkend. Eine gute Hausfrau, aber kein klassisches Hausmütterchen. Diese glückliche, weiße Frau, die man uns ständig unter die Nase hält, der wir nach Leibeskräften nacheifern sollten, auch wenn sie sich ohne besonderen Grund zu Tode langweilt. Die ist mir sowieso noch nie und nirgends begegnet. Ich glaube fast, die gibt's überhaupt nicht. That's it, folks. Show's over. Step back. Clear the area. That's it. Shove off, boys. 56. Why'd he do that? Climb up there and get himself cornered. The ape must have known what was coming. It's just a dumb animal. Doesn't know nothing. What does it matter? Airplanes got him. It wasn't the airplanes. It was Beauty killed the beast. Wie gut, dass es Courtney Love gibt. 57. Ganz besonders sie. Und natürlich Punkrock im Allgemeinen. Ständig dieser Hang zu Konflikten. Ich werde sitzen gelassen. Habe noch immer keine Kinder. An meinem 35. Geburtstag wird mir der Gedanke unerträglich. Ohne genau zu wissen, ob ich tatsächlich noch einen Beweis mehr brauchte, um der ganzen Welt zu zeigen, dass ich eine Frau wie jede andere bin. Oder weil mir der ständige Vorwurf, sie hassen also die Männer, bald zu den Ohren herauskam, wollte ich genau das Gegenteil beweisen. Was für ein komischer Einfall. Der Versuch zu beweisen, dass auch ich eine liebenswürdige Frau sein kann. Sogar eine, die Kinder bekommt. So wie die Medien es vorschreiben. Doch jedem das Schicksal, das ihm gebührt. Folglich kriege ich diese Art von Dingen nicht so wirklich hin. Ich bin nicht sanft. Ich bin nicht liebenswürdig. Wenn bei mir der Hormonspiegel steigt, kriege ich wahnsinnige Wutausbrüche. Käme ich nicht aus der Ecke des Punkrocks, würde ich mich für das, was ich bin, schämen. Noch nicht einmal fähig zu sein, dieser Art Anforderungen zu entsprechen. Doch ich bin nun mal aus der Ecke des Punkrocks. Und deshalb bin ich stolz, dass ich das alles nicht so hinbekomme. King Kong Theorie von Virginie Despentes mit Jule Böwe und Nora Abdelmaksud. Filmausschnitte stammen aus King Kong von Peter Jackson, Fran Walsh und Philippa Boyens. Übersetzung Kerstin Krollack. Regieassistenz Ingrid Grabenwarter. Ton und Technik Jean-Boris Schimczak. Hörspielbearbeitung und Regie Elisabeth Putz. Produktion Deutschlandradio Kultur 2014. Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas. Je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur, saboter l'interrupteur. Je vais prendre ta douleur. Je vais tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet. Je vais lui donner la fessée. Je vais prendre ta douleur, la virée de la récré. Je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui cette héritière qui se baigne, qui se terre dans le tiède de tes reins? Dieser Song findet sich auf der Playlist des DJs Vernon Subutex, der Romanfigur von Virginie Despentes, Ta Douleur, von der französischen Sängerin, Songautorin, Multiinstrumentalistin und Beatboxerin Camille. Jetzt gehen wir aus dem Frankreich des 21. zurück ins Wien des 20. Jahrhunderts. 1922 wurde Oskar Josef Pschlissmeier geboren. Als Oskar Werner feierte er große Erfolge auf der Bühne und im Film. Nächsten Samstag hören Sie im Ö1 Hörspiel um 14 Uhr Oskar Werner in Leonze und Lena von Georg Büchner. Die Hörspielfassung stammt aus dem Jahr 1958. Bin ich ein Müßiggänger? Habe ich jetzt keine Beschäftigung? Ja, es ist traurig. Sehr traurig, Eure Hoheit. Dass die Wolken schon seit 3 Wochen von Westen nach Osten ziehen, es macht mich ganz melancholisch. Eine sehr gegründete Melancholie. Mensch, warum widersprechen Sie mir nicht? Sie haben dringende Geschäfte, nicht wahr? Es ist mir leid, dass ich Sie so lange aufgehalten habe. Informationen zum vielfältigen Hörspielangebot des ORF finden Sie auf der Ö1-Webseite. Natascha Konopitzky wünscht einen schönen Nachmittag.